Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Die Vergangenheit durch den Spiegel der Vergangenheit betrachten. Das ist das, was wir heute hier in der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge vorhaben. Und am Mikrofon dazu begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Es ist 5 Uhr. Mädchen werden zu Königen. Die Bürokraten werden ausgelöscht. Die alte Welt wird verschwinden. Nach Paris die ganze Welt. Die Arbeiter ohne Götter und ohne Chefs. Selbstverwaltung der Stadt. Es ist 5 Uhr, eine neue Welt erwacht. Es ist 5 Uhr, niemand ist mehr müde. Der Text dieses anonymen Liedes drückt das aus, von dem heute in dieser Sendung ein Eindruck vermittelt werden soll: die Hoffnungen und radikalen Begierden des Pariser Mai 1968. Im Mai 68 hatten zunächst die Studenten damit begonnen, den Unmut über ihre gesellschaftliche Lage zu artikulieren, dann solidarisierten sich die Arbeiter und schließlich wurde in allen gesellschaftlichen Bereichen gestreikt. Etwa 9 Millionen Menschen haben im Mai 1968 in Frankreich die Arbeit niedergelegt. Die dabei artikulierten Forderungen gingen oftmals über klassische gewerkschaftliche Forderungen hinaus, jenseits der Forderungen nach Lohnerhöhung und Arbeitszeitreduzierung artikulierte sich im Mai 68 die Forderung nach einem anderen Leben. Schon in der letzten Ausgabe von Wutpilger Streifzüge habt ihr vom Pariser Mai 68 gehört. Da hörtet ihr ein Gespräch mit Kasimir und Negator über den Pariser Mai 68 und die Situationisten. Heute hört ihr ein anderes Tondokument. Vor 20 Jahren, also zum 30. Jubiläum von 1968, wurde beim Hamburger FSK eine Ausgabe von Midnight Notes, dem politischen Magazin, gesendet. Darin zu hören waren neben Originaltonaufnahmen aus dem Pariser Mai 68 vor allem die Augenzeugenberichte von Maurice Brinton, einem griechisch-britischen Linksradikalen. Diese Schilderungen verschaffen einen Eindruck der französischen Mai-Ereignisse 1968. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la chaud au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais Rue Gay-Lussac. Sonntag, 12. Mai. Die Rue Gay-Lussac trägt noch die Zeichen der Nacht der Barrikaden. Ausgebrannte Autos entlang der Bürgersteige, ihre Gerippe dreckig grau unter der fehlenden Farbe. Die Pflastersteine sind von der Straßenmitte beseitigt worden und liegen aufgehäuft an beiden Straßenseiten. Ein vager Geruch von Tränengas liegt immer noch in der Luft. An der Kreuzung mit der Rue d'Ursuline ist eine Baustelle. Der Maschendraht ist an vielen Stellen durchbrochen. Von hier kam das Material für mindestens ein Dutzend Barrikaden, Bohlen, Schubkarren, Kabeltrommeln, Stahlträger, Steinblöcke. Die Baustelle lieferte auch einen Presslufthammer. Die Studenten konnten ihn natürlich nicht benutzen, nicht, bis ein zufällig vorbeikommender Bauarbeiter es ihnen erklärte, vermutlich der erste Arbeiter, der aktiv die Studentenrevolte unterstützte. Einmal ausgebrochen, lieferte die Straßendecke Pflastersteine, die bald für alles Mögliche benutzt wurden. All das ist jetzt bereits Geschichte. Leute laufen die Straße auf und ab, wie um sich zu überzeugen, dass es wirklich geschehen ist. Es sind keine Studenten, denn die wissen, was geschah und warum. Es sind auch keine Anwohner, die sahen, was geschehen ist. Die Brutalität der CRS-Angriffe, die Attacken auf die Verwundeten, auf unschuldige Zuhörer, die ungezügelte Wut einer Staatsmaschinerie gegen die, die sie bedrohen. Die Leute in den Straßen sind die normalen Leute von Paris, Leute aus den angrenzenden Bezirken, schockiert von dem, was sie im Radio hörten oder in ihren Zeitungen gelesen haben. Sie machen einen schönen Sonntagsspaziergang, um sich selbst zu überzeugen. In kleinen Menschentrauben sprechen sie mit den Bewohnern der Rue Gay-Lussac. Die Revolution, die für eine Woche die Universität und die Straßen des Quartier Latin in Besitz genommen hatte, beginnt sich im Bewusstsein der Leute festzusetzen. Hallo, j'appelle tout de suite. De maison en maison, comme vraiment dans un combat de rue, comme ça se fait dans une véritable guerre, ils vont de maison en maison pour déloger les manifestants qui se sont cachés dans les cours intérieures. Am Freitag, den 3. Mai, hatte die CRS ihren historischen Besuch an der Sorbonne gemacht. Sie war von Paul Roche, dem Rektor der Pariser Universität, eingeladen worden. Viele Studenten wurden verhaftet, zusammengeschlagen und einige vom Schnellgericht verurteilt. Die unglaubliche, doch vollkommen vorhersehbare Absurdität dieser bürokratischen Lösung des Problems, der Unzufriedenheit der Studenten, verursachte eine Kettenreaktion. Sie lieferte dem aufgestauten Ärger, der Empörung und der Frustration zehntausender junger Leute einen Grund für weitergehende Aktionen und ein erreichbares Ziel. Vertrieben aus der Universität gingen die Studenten auf die Straße und forderten die Freiheit ihrer Genossen, die Wiedereröffnung der Fakultäten, den Abzug der Polizei. Immer neue Kreise von Leuten wurden in den Kampf einbezogen. Die Studentengewerkschaft und die Gewerkschaft des universitären Lehrpersonals riefen zum unbegrenzten Streik auf. Mit immer größeren und militanteren Straßendemonstrationen hielten die Studenten eine Woche lang die Stellung. Am Dienstag, den 7. Mai, marschierten 50.000 Studenten und Lehrer hinter einem einzigen Transparent mit der Ausschrift Vive la Commune durch die Straßen. Am Denkmal des unbekannten Soldaten, am Arc de Triomphe, sangen sie die Internationale. Am Freitag, den 10. Mai, entschieden sich die Studenten und Lehrer massenhaft das Quartier Latin zu besetzen. Sie fühlten, dass sie mehr Rechte hatten, dort zu sein, als die Polizisten, für die überall Kasernen bereitstanden. Der Zusammenhalt und die Entschiedenheit der Demonstranten erschreckte das Establishment. Die Macht durfte nicht dem Mob zufallen, der sich sogar erdreistet hatte, Barrikaden zu errichten. Noch eine absurde Geste war nötig. Ein weiterer administrativer Reflex wurde zur rechten Zeit verwirklicht. Fouché und Jox befahlen Grimaud, die Straßen zu säubern. Der Befehl wurde schriftlich fixiert, zweifellos, um ihn der Nachwelt als ein Beispiel von dem zu überliefern, was man in bestimmten Situationen nicht tun sollte. Die CRS griff an. Sie räumte die Rue Gay-Lussac und öffnete Tür und Tor für die zweite Phase der Revolution. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Alors là, je demande aux défenseurs de la barricade de se mettre non sur la barricade, car une barricade c'est fait pour se protéger, mais derrière la barricade. Donc pas sur les voitures, mais derrière les voitures. Écoutez, c'est plus souple, ça fait une heure que je parle. Devant moi, c'est un grand magasin de peinture et de papier peint qui est en feu. Les magasins, les rues, les avenues sont devenus autant de champs de bataille. Diejenigen, mit denen wir sprachen, waren sich vollkommen bewusst, dass das Problem nicht im Quartier Latin gelöst werden konnte. Die Isolierung der Revolte in einem studentischen Ghetto, selbst wenn es ein autonomes ist, würde die Niederlage bedeuten. Sie erkannten, dass die Rettung der Bewegung in ihrer Ausdehnung auf andere Teile der Bevölkerung lag. Auch hier tauchten große Unterschiede auf. Denn einige redeten von der Bedeutung der Arbeiterklasse und ersetzten so eigenes Handeln und Kämpfen. Damit entschuldigten sie die Diffamierung der studentischen Kämpfe als abenteuerlich. Doch war es gerade die durch die studentischen Aktionen hergestellte unvergleichliche Militanz, die die direkte Aktion zum Tragen gebracht hat, die angefangen hat, junge Arbeiter zu beeinflussen und an den etablierten Organisationen zu rütteln. Andere Studenten sahen die Verbindung dieser Kämpfe klarer. Wir werden sie später in Sancerre sehen, wo sie ein Aktionskomitee von Arbeitern und Studenten initiierten. Doch für jetzt genug über das Quartier Latin. Die Bewegung hat sich längst über seine eigenen Grenzen ausgeweitet. En barricade de Gay-Lussac, les enragés en tête, nous avons déclenché l'attaque, un foudroyeux quelle fête. Et on jouissait dans les pavés, en voyant le vieux monde flamber. Tout ça a bouffé Carmela, la commune est pas morte. Tout ça a bouffé Carmela, la commune est pas morte. Pour s'éclairer les combattants, foutaient le feu aux bagnoles. Une allumette et en avant, poésie du pétrole. Il fallait voir les CRS se faire griller les fesses. Tout ça approuvait Carmela, que la commune n'est pas morte. Tout ça approuvait Carmela, que la commune n'est pas morte. Les blousons noirs politisés ont saisi la Sorbonne. Pour contester, pour briser, ils ne craignaient personne. La théorie se réalisant, on a pillé les commerçants. Tout ça approuvait Carmela, la commune n'est pas morte. Tout ça approuvait Carmela, la commune n'est pas morte. Ce que tu produis t'appartient, y'a que les patrons qui volent. Te faire payer au magasin, c'est se foutre de ta fiole. En attendant de s'autogérer, on fera la critique du pavé. Tout ça pour prouver Carmela, que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver Carmela, que la commune n'est pas morte. Les partis mais les syndicats et leur bureaucratie ont trompé le prolétariat avec la bourgeoisie. Contre l'État et ses alliés, formons les conseils ouvriers. Tout ça pour prouver, Carmela, que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver, Carmela, que la commune n'est pas morte. Maintenant que les insurgés retournent à la souris, à l'ennui, au travail forcé, aux idéologies, nous s'amorons pour le plaisir d'autres fleuves mais accueillis. Tout ça pour prouver, Carmela, que la commune n'est pas morte. Tout ça pour prouver, Carmela, que la commune n'est pas morte. Montag, 13. Mai, 13.15 Uhr. Die Straßen sind überfüllt. Die Reaktion auf den Aufruf zum eintägigen Generalstreik hat die gewagtesten Hoffnungen der Gewerkschaften noch übertroffen. Trotz der kurzfristigen Ankündigung ist Paris lahmgelegt. Der Streik war erst 48 Stunden zuvor beschlossen worden, nach der Nacht der Barrikaden. Darüber hinaus ist er illegal. Das Landesrecht verlangt, dass ein Streik 5 Tage vorher angekündigt werden muss, bevor offiziell dazu aufgerufen werden darf. Zu dumm für die Legalität. Eine starke Gruppe von jungen Leuten zieht den Boulevard de Sevastopol entlang auf den Ostbahnhof zu. Sie marschieren zum Versammlungsort der Studenten für die große Demonstration, die gemeinsam von den Gewerkschaften, der Studentenorganisation UNEF und der Lehrerorganisation FNE angekündigt worden ist. Kein Autobus oder Auto ist zu sehen. Die Straßen von Paris gehören heute den Demonstranten. Tausende von ihnen befinden sich schon auf dem Platz vor dem Bahnhof. Weitere Tausende bewegen sich noch hierher aus allen Richtungen. Der Plan, dem die für die Demonstranten verantwortlichen Organisationen zugestimmt haben, besteht darin, dass sich die verschiedenen Gruppen getrennt treffen und dann zum Platz der Republik ziehen, von wo aus der Marsch weitergehen soll, quer durch Paris, über das Quartier Latin, zum Platz d'Enfant Rocheroux. Wir stehen schon dicht gedrängt wie Sardinen, soweit das Auge nur blicken kann, und noch mehr als eine Stunde Zeit, bis der Abmarsch beginnen soll. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Die Frauen sind in Sommerkleidern gekommen, die jungen Männer in Hemdsärmeln, eine rote Fahne weht über dem Bahnhof. Es gibt viele rote Fahnen in der Menge und auch einige schwarze. Plötzlich taucht ein Mann auf, der einen Koffer voll abgezogener Flugblätter mit sich trägt. Er gehört zu irgendeinem linken Grüppchen. Er öffnet seinen Koffer und verteilt vielleicht ein Dutzend Flugblätter. Aber er braucht damit gar nicht allein weiterzumachen. Es besteht ein unstillbares Verlangen nach Informationen, Ideen, Literatur, Argumenten und Polemik. Der Mann steht kaum da und schon wird er von Leuten umringt, die sich zu ihm vordrängen, um das Flugblatt zu bekommen. Einige Dutzend Demonstranten, die das Flugblatt noch nicht einmal gelesen haben, helfen ihm, es zu verteilen. Ungefähr 6000 Stück werden in wenigen Minuten ausgegeben. Alle scheinen genau gelesen zu werden. Die Leute diskutieren, lachen, machen Scherze. Ich beobachte solche Szenen immer wieder. Der Rat der Sorbonne. Am Samstag, den 11. Mai, kurz vor Mitternacht, machte Premierminister Pompidou die Entscheidung seines Innenministers und seines Erziehungsministers rückgängig. Er kündigte an, dass die Polizei aus dem Quartier Latin abgezogen, die Fakultäten am Montag, dem 13. Mai, wieder eröffnet und dass das Gericht den Fall der vorigen Woche verhafteten Studenten neu verhandeln werde. Dies war der größte politische Rückzug seiner Karriere. Für die Studenten und für viele andere stellte sie den lebendigen Beweis dafür dar, dass direkte Aktionen Erfolg hatten. Im Kampfe waren Zugeständnisse errungen worden, die auf anderem Wege unerreichbar gewesen waren. In aller Frühe wurden am Montag die CRS-Abteilungen, die den Eingang zur Sorbonne bewachten, diskret abgezogen. Die Studenten zogen ein, erst in kleinen Gruppen, dann zu Hunderten, später zu Tausenden. Gegen Mittag war die Besetzung beendet. Jede Trikolore wurde sofort eingezogen, jeder Hörsaal besetzt. Rote Fahnen wurden an den offiziellen Fahnenmasten und an vielen Fenstern, an improvisierten Masten aufgezogen. Einige davon ragten zur Straße hinaus, andere zum großen Innenhof. 20 Meter über den herumziehenden Studenten wehten auf der Kuppel der Kapelle rote und schwarze Fahnen Seite an Seite. Was an den nächsten Tagen geschah, wird im französischen Erziehungsministerium, in der Struktur der französischen Gesellschaft und, das ist am allerwichtigsten, im Gedächtnis derer einen bleibenden Eindruck hinterlassen, die während dieser hektischen ersten 14 Tage lebten und Geschichte machten. Urplötzlich verwandelte sich die Sorbonne von einem muffigen Ghetto, in dem der französische Kapitalismus seine Priester, seine Technokraten und Verwaltungsbürokraten auswählte und zurechtformte, in einen ausbrechenden, revolutionären Vulkan, dessen Lava sich weit ausbreitete und dabei die Gesellschaftsstruktur des modernen Frankreich versenkte. Der physischen Besetzung der Sorbonne folgte eine intellektuelle Explosion von vorher nicht gekannter Kraft. Alles, buchstäblich alles, stand plötzlich gleichzeitig zur Diskussion, wurde hinterfragt und gefordert. Es gab keine Tabus mehr. Es ist sehr einfach, dem chaotischen Ausbruch von Gedanken, Ideen und Plänen, die unter solchen Umständen freigelassen werden, zu kritisieren. Berufsrevolutionäre und kleinbürgerliche Philister kritisierten nach Herzenslust herum. Aber auf diese Weise enthüllten sie nur, wie sehr sie noch der Ideologie einer vergangenen Epoche verhaftet waren und wie wenig sie imstande waren, diese hinter sich zu lassen. Sie vermochten nicht, die unerhörte Bedeutung des Neuen zu erkennen, nicht die Bedeutung von all dem, was in ihrer eigenen voreingenommenen Begrifflichkeit nicht erfasst werden konnte. Dies Phänomen zeigte sich immer wieder, wie es wohl zweifellos in jeder wirklich großen historischen Umwälzung gewesen ist. Bei Tag und Nacht war jeder Hörsaal überfüllt, Schauplatz ständiger leidenschaftlicher Diskussionen über wirklich jedes Thema, das jemals das menschliche Dasein beschäftigt hat. La Révolution mexicaine, Villa y Zapata. La Révolution espagnole, Asturie, 1934. L'insurrection de Vienne. La guerre des paysans, 1525. La Révolution spartakiste. La Révolution congolaise. Les jacqueries. Les révolutions inconnues. La Révolution anglaise. Les mouvements communalistes. Les enragés. La fronde. La chanson révolutionnaire. Études et anthologies. Kronstadt. Bolchevisme et trotskisme. L'église et les hérésies. Les socialismes. Socialisme et sous-développement, la cybernétique et le pouvoir, l'État, les origines de l'islam, thèse sur l'anarchie, thèse pour une solution finale du problème chrétien, le monde des spécialistes, de la démocratie, les internationales, de l'insurrection, problème et théorie de l'autogestion, partis et syndicats, de l'organisation des mouvements révolutionnaires, critique du droit civil et du droit pénal, les sociétés non industrialisées, thèse sur l'utopie, éloge de Charles Fourier, les conseils ouvriers, le fascisme et la pensée magique. Raoul Van Eggen, International Situationist, numéro 10, mars 1966. Woran man vielleicht auch erinnern sollte, also ist, dass die Situationisten eigentlich auch ein Produkt ja der Nachkriegszeit sind, der unmittelbaren Nachkriegszeit, und zwar in Opposition stehen zu zwei großen Blöcken, die es damals gab, also den Stalinismus und der große Bereiche auch der Kultur beherrschte, unter anderem inklusive Sartre, und dem westlichen Modell der nachfaschistischen Hegemonie. Und dazwischen mussten sich Künstler, junge Leute, Taugenichtse und politische Aktivisten behaupten, und zwar gegen die Tendenzen der Aufreibung oder der Aufsaugung durch die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft und durch das stalinistische Lager. Und das ist alles jetzt auch fortgefallen. Ja, das hatten wir hatten ja auch das Problem in den 70er Jahren als Libertäre, und als Situationisten in Deutschland uns, das meinte ich am Anfang, uns gegen die vorherrschende Haltung der traditionellen Linken zu behaupten. Also da lag auch ein Teil der Isolierung und auch der Nichtwirkung gerade der Situationisten, also speziell hier in Deutschland. Das ist in Frankreich ist es anders, aber und in einigen anderen Ländern auch. Aber in Deutschland hatte das eben auch damit zu tun, dass die ollen Kamellen von vor 33 eigentlich wieder aufgewärmt wurden und in vielen Bereichen ja zu verheerenden Ergebnissen geführt haben. Vor allen Dingen, dass uns diese Figuren, die damals tonangebend waren, heute als neue Bosse gegenübertreten. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Jemals eine Zuhörerschaft so sehr erfreut. Keinem wurde jemals mit solcher angespannter Aufmerksamkeit zugehört und keinem wurde jemals eine so kurze Frist zugebilligt, wenn er Unsinn erzählte. Der erste Eindruck war, als ob sich plötzlich ein riesiger Deckel hob, als ob plötzlich bisher zurückgehaltene Gedanken und Träume in das Reich des Wirklichen und Möglichen übertragen wurden, indem sie ihre Umgebung veränderten, veränderten sich die Leute auch selbst. Leute, die es niemals gewagt haben, etwas zu sagen, bekamen plötzlich das Gefühl, dass ihre Gedanken das Wichtigste auf der Welt seien und redeten auch so. Die Schüchternen wurden mitteilsam, die Hoffnungslosen und Vereinsamten entdeckten plötzlich, dass gemeinsame Macht in ihren Händen lag. Die traditionell Apathischen erfuhren plötzlich, wie stark sie an der Sache beteiligt waren. Eine ungeheure Woge von Gemeinsamkeit und Zusammenhalt ergriff diejenigen, die sich selbst zuvor nur als vereinzelte und machtlose Marionetten angesehen hatten, die von Institutionen beherrscht wurden, die sie weder kontrollierten noch verstehen konnten. Die Leute machten sich jetzt ganz einfach daran, ohne jede Spur von Befangenheit miteinander zu reden. Dieser Zustand der Euphorie dauerte die ganzen 14 Tage an, in denen ich dort weilte. Eine Inschrift, die auf eine Mauer gemalt worden war, bringt das wohl am besten zum Ausdruck. Schon 10 Tage Glück. Ich hatte nie solche Anwandlungen von Schwäche. Ich habe auch nie an Voltaire geglaubt. Auch nicht an sein Traktat über die Toleranz. Er war es, der die Mehr von den Justizirrtümern in die Welt gesetzt hat. Dass die Tugend, das Erbarmen, die Unschuld einem Irrtum zum Opfer fallen könnte, das ist der Irrtum. Es war Voltaire, der als erster die Saat des Zweifels in die Rechtspflege getragen hat. Aber wehe, wenn eine Religion damit beginnt, auf die Zweifel des Volkes Rücksicht zu nehmen, dann ist der Zeitpunkt ihres Todes gekommen. Und so sind wir jetzt bei Bertrand Russell gelandet, bei Sartre, Marcuse, dem ganzen Schwachsinn unserer jungen Generation. Dann ist also Voltaire an allem schuld. Ja, aber Voltaire hatte eine Entschuldigung. Zu seiner Zeit konnte ihm die Gefährlichkeit solcher Ideen noch nicht völlig bewusst werden. Dagegen heute, unter der Herrschaft der Massen, ist diese Gefahr geradezu tödlich geworden. Wenn man weiterhin so verfährt, bleibt als einzige Form der Justiz nur noch die, die die Kriegsgerichtsbarkeit des Militärs Dezimierung nennt. Heutzutage gibt es doch einfach keine Individuen mehr. Und eine individuelle Verantwortung gibt es heute auch nicht mehr. Sehen Sie, mein lieber Freund, Ihr Beruf ist heute lächerlich geworden. Er war nützlich in Zeiten des Friedens, aber heute befinden wir uns im Krieg. Also, dass die Wirkung gering war, würde ich gerade abstreiten. Hm. Zwar der Gruppe direkt, aber ihre Ideen, du kannst heute noch an der Sprache und an den Aktionen von Gruppen erkennen, ob sie die Situationisten gelesen haben oder nicht. Oder in Flugblättern, im Mai 68 ist es sowieso eine starke Strömung gewesen, hat sehr stark Ausdruck gefunden in den praktischen Aktionen. Und danach gab es immer wieder Versuche, die Thesen der Situationisten entweder direkt aufzunehmen und ziemlich genau zu in die Praxis umzusetzen. Oder aber die Wirkungen sind in verschiedenen Abstufungen eingegangen, in die Aktionen und auch in die Art zu denken und zu überlegen und zu analysieren. Sowohl in Italien als auch in Frankreich, würde ich sagen, ist der Einfluss unbedingt groß. In Deutschland ist der Einfluss viel kleiner. Un cortège arrive du quartier latin, les étudiants veulent établir la jonction avec les ouvriers. L'usine restera fermée, les occupants s'opposent à l'entrée des arrivants à l'intérieur, ils veulent éviter de créer l'occasion d'une intervention des forces de police. Natürlich gab es innerhalb der Studentenbewegung und in den Köpfen ihrer Anführer auch die Vorstellung, dass der Streik bei Renault angesichts seines Symbolcharakters die gesamte Arbeitnehmerschaft des Landes beeinflussen kann, wenn sich die Situation weiter verschärft und Gewalt eingesetzt wird. Darin steckte die Idee, am Vorabend einer großen revolutionären Umwälzung zu stehen. Wir ziehen noch ein paar Kilometer weiter. Kein Polizist ist zu sehen. Wir überqueren die Seine und gehen schließlich langsamer, als wir an einem Platz angelangen, hinter dem die Renault-Werke liegen. Die Straßen hier sind schlecht beleuchtet. Es liegt eine gewisse angespannte Erregung in der Luft. Plötzlich stoßen wir auf einen Lastwagen, der quer über fast die ganze Straße geparkt und mit einer Lautsprecheranlage ausgerüstet ist. Der Zug macht Halt. Auf dem Lastwagen steht ein CGT-Funktionär, er spricht 5 Minuten lang in einem irgendwie eisigen Ton, erzählt er, wie sehr er erfreut ist, uns zu sehen. Danke, dass ihr gekommen seid, Genossen. Wir begrüßen eure Solidarität, aber bitte keine Provokationen. Geht nicht zu nah an die Fabriktore heran, da die Verwaltung dies als Vorwand benutzen würde, die Polizei zu rufen, und geht möglichst bald wieder nach Hause. Es ist kalt und ihr werdet all eure Kraft in den kommenden Tagen brauchen. Studenten haben ihre eigenen Lautsprecher mitgebracht. Ein oder zwei Leute sprechen kurz. Sie gehen auf die Ausführungen des Genossen von der CGT ein. Sie hätten nicht die Absicht, irgendwen zu provozieren, noch den Wunsch, irgendjemandes Funktion an sich zu reißen. Wir bewegen uns dann langsam, aber ziemlich entschlossen, auf den Platz zu, an beiden Seiten des Lastwagens vorbei, wobei wir den Protest von ungefähr 100 Stalinisten mit einer machtvollen Internationale übertönen. Arbeiter aus den umliegenden Cafés kommen heraus und reihen sich bei uns ein. Diesmal hat die Partei keine Zeit mehr gehabt, ihre Militanten zu mobilisieren. Sie konnte uns nicht physisch isolieren. Die Linksradikalen. Ein Teil der Fabrik taucht jetzt direkt vor uns auf. drei Etagen auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Uns gegenüber befindet sich ein riesiges Metalltor, das verschlossen und verriegelt ist. Ein großes Fenster im ersten Stock zu unserer Rechten ist mit Arbeitern überfüllt. Die erste Reihe sitzt mit den Beinen baumelnd auf dem Fensterbrett. Einige von ihnen scheinen im Teenageralter zu sein. Einer von ihnen schwenkt eine große rote Fahne. Es sind keine Trikoloren zu sehen. Keine doppelte Bürgerpflicht, wie ich es an anderen besetzten Orten gesehen habe. Einige Dutzend Arbeiter stehen auf den Dächern der zwei Gebäude. Wir winken, sie winken zurück. Wir singen die Internationale, sie stimmen ein, wir geben den ersten Salut mit geballten Fäusten, sie geben ihn zurück. Ein jeder ruft laut. Der Kontakt war hergestellt. Unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité, ouvrier, étudiant, unité. Dann gibt es einen interessanten Wortwechsel. Eine Gruppe von Demonstranten beginnt zu rufen, die Fabriken in die Hände der Arbeiter. Die Parole breitet sich wie ein Lauffeuer in der Menge aus. Die Maoisten, die nun klar in der Minderheit sind, sind ziemlich beunruhigt. Dem Vorsitzenden Mao zufolge ist Arbeiterkontrolle eine kleinbürgerliche, anarcho-syndikalistische Abweichung. Die Fabriken in die Hände der Arbeiter. 10-mal, 20-mal hallt die Parole über den Place National. Von einer allmählich 3000 Mann großen Menge aufgenommen. Als das Rufen abflaut, ruft eine einzelne Stimme von einem der Dächer von Renault zurück: Die Sorbonne, den Studenten. Andere Arbeiter auf demselben Dache stimmen ein, dann diejenigen auf den anderen Dächern. Der Lautstärke nach zu urteilen, müsste es jetzt auf jedem Dach mindestens 100 Mann sein. Dann tritt ein Moment des Schweigens ein. Jedermann glaubt, dass das abwechselnde Parolenrufen ein Ende hat. Aber da beginnt einer der Demonstranten zu rufen, die Sorbonne, den Arbeitern. Unter allgemeinem Gelächter stimmt jeder mit ein. Manchmal gab es bis zu 8 oder 10 unterschiedliche politische gewerkschaftliche Traktate und das mehrmals pro Woche. Billancourt war die am meisten politisierte Stadt in ganz Frankreich. Man konnte sich dem nicht entziehen, das steht fest. In dieser Hinsicht ging es dort äußerst lebendig und amüsant zu. Die Bewegung breitete sich mit unglaublicher Schnelligkeit aus. Die jungen Kollegen zogen umher und riefen: Besetzung! Besetzung! Eine halbe Fabrikbelegschaft hatte die Arbeit eingestellt, bevor die Gewerkschaftsfunktionäre mitbekommen hatten, was vor sich ging. Um ca. 16 Uhr sei Sylvain, ein CGT-Funktionär, aufgetaucht und erklärte ihnen dann über Lautsprecher: Wir wären zahlenmäßig nicht stark genug. Sie sollten die Arbeit wieder aufnehmen und die CGT würde sich morgen für einen eintägigen Streik einsetzen. Er ging jedoch vollständig baden. C'est que la CGT n'a pas su, ou vraisemblablement n'a pas voulu, voir le caractère réel du mouvement en cours. Or, de toute évidence, ou alors les mots n'ont plus aucun sens, nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. Voyons, malgré l'interdiction du Parti communiste et de la CGT, ce qui se passe, nous pouvons vraiment dire tout est possible. Le processus est enclenché et ce combat nous mènerons jusqu'au bout, c'est-à-dire la seule solution possible, la révolution socialiste. Gegen 17 Uhr verkündete der Generalsekretär der CGT bei Renault, bleich wie ein Betttuch, dass die CGT zur Besetzung der Fabrik aufgerufen habe. Die Kollegen antworteten: Sag's deinen Freunden, wir haben begonnen. Aber wir werden in der Lage sein, die Sache in den Händen zu behalten. Das ist unser Problem. Parole der Selbstverwaltung, die spontan in den Hohlräumen des gesellschaftlichen Lebens entstand, das heißt in dem Vakuum, das der Staat geschaffen hat und hier und da als Ausdruck eines fundamentalen gesellschaftlichen Bedürfnisses auftrat, kann nicht isoliert werden. Implizit enthält sie ein globales Projekt, das geeignet ist, das Vakuum auszufüllen, aber nur dann, wenn es entwickelt wird. Entweder wird der Inhalt der Selbstverwaltung, ihr gesellschaftlicher und politischer Inhalt, entfaltet und zur Strategie gemacht, oder aber das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Das leere oder vielmehr gefährliche Schlagwort ist das der Mitverwaltung. Da die Mitverwaltung nur die Verwaltung im Auge behält und Kritik und Opposition von vornherein auf den gewohnten Rahmen beschränkt, statt diesen Rahmen selber zu bekämpfen, ist die unvereinbar mit der Selbstverwaltung. Der pseudorevolutionäre Reformismus hat nichts zu bieten als Verbesserung der gleichen Verwaltung, der gleichen Sache innerhalb der gleichen Institution, die mit Hilfe der Betroffenen wiederhergestellt werden. Studenten, Hut ab vor jedem, der sich mit den Bullen so großartig schlagen kann. Die jungen Leute erzählen uns von zwei ihrer Kollegen, die vor nunmehr insgesamt 10 Tagen die Fabrik verlassen hatten, um der Revolution zu helfen, die ihre Familie, ihren Arbeitsplatz, einfach alles liegen gelassen hätten. Sie wünschten ihnen viel Glück. Eine Gelegenheit wie diese kommt nur einmal im Leben. Wir erörterten Pläne, wie die Bewegung sich fortentwickeln könnte. Die besetzte Fabrik könnte ein Ghetto sein, das die meisten Militanten isoliert. Wir reden über Camping, Kino, über die Sorbonne und die Zukunft. Fast bis Sonnenaufgang. S'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter. Vous Als wir morgens um 6 Uhr die Verhandlungsergebnisse von Grenelle erfuhren, beglückwünschten wir uns für gewisse Ergebnisse, wie beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns und die Anerkennung des Rechts auf gewerkschaftliche Organisation. Aber wir betrachteten die Ergebnisse von Grenelle als absolut unzureichend. Georges Seguy kam zu Renault, um einen Rechenschaftsbericht zum Protokoll abzugeben. Er sagte, das und das haben wir erreicht, das und das hat die Geschäftsleitung und die Regierung abgelehnt. Applaus, als er die Forderungen präsentiert, die man durchgesetzt hat und mit denen die Arbeiter zufrieden sind. Pfiffe, als er die Punkte auflistet, die von der Geschäftsführung und der Regierung abgelehnt wurden. Hauptsächlich also die 40-Stunden-Woche und die Absenkung des Rentenalters auf 65. Car le gouvernement, il ne saurait être question que nous signions. Nous leur avons dit, conformément à l'engagement qu'a pris la CGT devant les travailleurs en grève, elle ne saurait donner quelque suite que ce soit au résultat des discussions avant de consulter les travailleurs eux-mêmes. Man sagt, es hat sich viel verändert, seit wir eine neue Regierung haben. Es wird kaum mehr gestreikt, weil die Gewerkschaften eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Viele frühere Gewerkschaftsfunktionäre sind sogar Mitglieder der neuen Regierung. Und ihre Nachfolger haben mit ihnen Abmachungen getroffen, durch die sie überhaupt erst nachrücken konnten. Eine der Reformen besteht darin, dass die Arbeiter in den Aufsichtsräten zugelassen sind und dass sie gegen die Produktions-, Investitionsvorhaben und so weiter der Unternehmer ein Vetorecht haben. Und dieses Vetorecht kann erst durch einen Beharrungsbeschluss der Unternehmer außer Kraft gesetzt werden. Im Zuge einer weiteren Reform aber ist den Arbeitern zugestanden worden, gegen diesen Beharrungsbeschluss der Unternehmer ein unabhängiges Schiedsgericht anzurufen. Dieses Schiedsgericht setzt sich aus Vertretern der unabhängigen Massenmedien, Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen zusammen und ist nicht weisungsgebunden. Es ist zwar eine freiwillige Stiftung der Unternehmer, wurde aber von der Regierung zur Behörde erklärt und entscheidet in erster und zugleich letzter Instanz. Und die Arbeiter vertreten sich vor dem Schiedsgericht natürlich selber. Im Zuge einer weiteren Reform wurden als Vertreter der Arbeiter vor dem Schiedsgericht Gewerkschaftsfunktionäre eingesetzt. Die Gewerkschaften sind freilich an den Unternehmen der Regierung beteiligt und umgekehrt. Regierung und Gewerkschaften wiederum sind an den Unternehmen der Unternehmer beteiligt, während die Unternehmer umgekehrt an den Unternehmen von Regierung und Gewerkschaften beteiligt sind. Der Protest richtet sich nicht so sehr gegen die Autorität, als gegen die ganze Gesellschaft, die durch diese Autorität aufrechterhalten wird. Die Arbeiter legen nicht die Arbeit nieder, weil ihr Arbeitgeber die Stelle des Vaters vertritt. Wenn sie den Paternalismus ablehnen, dann deshalb, weil er eine gesellschaftliche Ordnung symbolisiert und sinnfällig macht. Sie wenden sich gegen diese Ordnung, indem sie eine Haltung angreifen, in der sie sich ausdrückt. Demütigung und Überdruss angesichts einer Autorität, das heißt einer Entscheidungsgewalt, sind ebenso bedeutsam wie die Autorität selber. Worauf lastet diese Autorität? Sie lastet auf dem Alltag, den sie als solchen instituiert und konstituiert. In der Spannung und in der Unordnung stellte die in den Ereignissen inaugurierte und buchstäblich entdeckte permanente Diskussion nicht nur die paternalistischen und patronalen Autoritäten in Frage, sondern auch ihr Ziel und ihren Endzweck, den Alltag. Mit ihm seine repressiven Implikationen, deren Trivialität durch den sogenannten gesunden Menschenverstand und die ihn ausdrückende triviale Sprache sanktioniert wird. Wozu dienen all die reduzierenden, weil reduzierten Aktivitäten? Welches ist ihr Sinn, den ihre Operationen zugleich enthüllen und verhüllen? Die auf passiven Gehorsam reduzierte Alltäglichkeit zu erhalten. Als dieser Prozess der Aufhebung der Entfremdung durch das Wort, durch die Straße und durch die spontane Unordnung ins Stocken kam, hat der Alltag sich in seiner platten Solidität reorganisiert. Die Störung der Ordnung erscheint als Störung des Alltags. Die Wiederherstellung des Alltags stützte die Restauration der gesellschaftlichen Ordnung. Die Suspendierung des Alltags definierte sich durch die Summe dessen, was fehlte. Keine Post, kein Benzin, keine Verkehrsmittel und so weiter. Was dann zurückkehrte mit seinen Netzen und Kreisläufen und das Benzin, die Post, die Bahn, die Post- und Bankchecks wiederbrachte, waren nicht nur ein paar Dinge, die man zum Leben braucht, sondern sehr viel mehr, nämlich die ganze Alltäglichkeit. Mit ein paar Gebrauchswerten war die Herrschaft des Tauschwerts, die Warenwelt, wiederhergestellt. Das Alltagsleben ist der feste Boden, der das Gebäude trägt, denn das Gebäude wurde auf diesem Boden errichtet und hat ihn zugerichtet. Der Prozess, Protest, Streik, die ganze Bewegung, der Prozess hat diesen Boden zum Wanken gebracht. Er gewann seine Festigkeit wieder mit dem, was er trägt und erträgt, die Stockwerke der Hierarchie, dazu die Fiktion und die Worte. Das bedeutet nicht, dass der Alltag mit einem Sprung sich selbst überschreiten könnte, sondern dass die Dissoziationen, die ihn als eine Ebene und den platten Boden dieser Gesellschaft erhalten, in einem Prozess und durch einen Prozess überwunden werden können, durch den Prozess der Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung weist den Weg zu einer Transformation des Alltagslebens. Das Leben verändern, das definiert den Sinn des revolutionären Prozesses. Henri Lefebvre, die Zukunft des Kapitalismus. Spitzen des SDS waren natürlich vertraut mit den Thesen der Situationisten. Ja, also Dutschke, Kunzelmann, die also sozusagen der linke Flügel, der in den SDS hineingegangen ist aus der subversiven Aktion, hatte wenn fast unmittelbare Berührung mit den Situationisten. Kunzelmann war Mitglied der Situationistischen Internationale, bevor die Deutschen damals ausgeschlossen wurden. Übrigens wegen theoretischer Unfähigkeit, Lutschke und so, solche Leute kannten das sehr wohl. Und sie haben wahrscheinlich einen Schritt zurück gemacht in eine traditionellere Politik, in den sie damals in den SDS gegangen sind, was einige ihrer Genossen nicht so nachvollzogen haben, die stärker an den Impetus und der Subversion teilhaben wollten und das als einen Rückschritt sahen. Also vielleicht liegt das auch daran, dass natürlich vieles der Situationisten oder in Deutschland, also die Theoriebildung oder so, natürlich stark überlagert ist durch die Frankfurter Schule, die ja eine doch bedeutende Stellung hatte in den Köpfen in den Köpfen eingenommen hat. Also da liegt wahrscheinlich eine so Überlagerung, oder wie sagt man da, eine nicht zu Wirkung kommen müsste, eine Überschneidung einfach. Wobei bei den Situationisten die Sache ja viel praktischer ist. Es ist ja nicht akademisch. Große Wirkung auch, also es gibt ja auch eine indirekte Wirkung, die vielleicht viel stärker ist. Also ein Teil dieser neuen französischen oder in den 70er Jahren neu auftauchenden Diskursphilosophen sind natürlich ohne die Situationisten gar nicht vorstellbar. Das kann man untersuchen und so gut. Das, so eine Luftnummer wie Baudrillard oder so ist natürlich nur ein entsäuerter Situationist. Also ein, jemand, der das gelesen hat und auf seine akademisch unverständliche Art dann übertragen hat. Zuletzt hörtet ihr Lutz Schulenburg und Hanna Mittelstädt im Gespräch über die Situationistische Internationale. Lutz Schulenburg, der inzwischen leider verstorben ist, und Hanna Mittelstädt gehören zu den Verlegern der Edition Nautilus und verlegen dort seit den 70er Jahren unter anderem auch die Texte der Situationistischen Internationale. Die Situationisten selbst kamen hier heute nur am Rande vor, eine ausführliche Auseinandersetzung mit ihnen wird sicherlich auch im Rahmen dieser Sendereihe wieder einmal stattfinden. Ihr habt hier eine Sendung gehört, die vor 20 Jahren beim Hamburger Freien Senderkombinat zu hören war, eine Ausgabe der Midnight Notes, die sich mit den damals 30 Jahre zurückliegenden Mai-Ereignissen in Frankreich auseinandersetzte. Falls ihr euch weiterhin mit 1968 und den verschiedenen Dimensionen dieses globalen Ereignisses auseinandersetzen wollt, ist ein Blick auf die Homepage von Radio Korax empfohlen. Dort findet sich unter dem Bereich Aktuelles die Dokumentation einer Sendereihe, die sich mit 1968 auseinandersetzt. Die Sendereihe Wutpilger Streifzüge hört ihr bei Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk. Die Sendetermine sind in jeweiligen Programmheften zu entnehmen. Außerdem könnt ihr Wutpilger Streifzüge nachhören, und zwar auf dem Blog ärgernis.blogsport.de. In dieser Ausgabe heute wieder einmal historische Ausflüge. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man nicht in der Vergangenheit nachhängt, nicht in ihr festhängt, sondern wenn die Auseinandersetzung mit ihr eine gegenwärtige ist. Die Verbindung zur Gegenwart müsst ihr für dieses Mal selbst herstellen. Mit dem Musiktitel Now von No Means No gebe ich zumindest eine musikalische Untermalung. Damit verabschiedet sich hier am Mikrofon Lukas Hohlfeld. The courage I'd pour into your jar, all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started.